Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Die Erde versinkt und wir zwei sind allein in den siebenten Himmel der Liebe. Komm, lass uns träumen bei leiser augenblicklich, wirklich glücklicher als glücklich, weil ich verliebt bin, drum bin ich so froh. 100 Lieder möchte ich singen, die in meinem Herzen klingen, und jedes Lied sagt, ich liebe dich so. Ich tanze mit dir. Versinkt und wir zwei sind allein in dem siebenten Himmel der Liebe. Himmel der Liebe.